Erst danach gab König Ahasveros Haman eine wichtige Position. Haman war der Sohn von Hamedata, ein Agagiter. Der König machte ihn wichtiger als alle anderen Fürsten. Zweiter, alle Diener des Königs am Tor beugten sich vor Haman. Sie fielen auch vor ihm nieder. Der König hatte das so befohlen. Aber Mordechai beugte sich nicht. Er fiel auch nicht nieder. Dritter, die Diener des Königs am Tor fragten Mordechai, warum hältst du dich nicht an den Befehl des Königs? Vierter, sie sagten es Mordechai jeden Tag. Aber er hörte nicht auf sie. Dann sagten sie es Haman. Sie wollten sehen, was Haman dazu sagt. Mordechai hatte gesagt, er ist ein Jude. Fünfter, Haman sah, dass Mordechai sich nicht vor ihm beugte. Er fiel auch nicht nieder. Da wurde Haman sehr wütend. Sechster, Haman wollte nicht nur Mordechai bestrafen. Man hatte ihm gesagt, zu welchem Volk Mordechai gehört. Haman wollte alle Juden im Königreich töten. Das war das Volk von Mordechai. Siebter, im ersten Monat, Nisan, im 12. Jahr von König Ahasveros, warf Haman Lose. Er suchte einen Tag und einen Monat. Das Los fiel auf den 13. Tag des 12. Monats. Dieser Monat heißt Adar. Achter, Haman sagte zu König Ahasveros, es gibt ein Volk. Sie leben verstreut in allen Provinzen deines Reiches. Ihre Gesetze sind anders als die Gesetze der anderen Völker. Sie halten sich nicht an die Gesetze des Königs. Es ist nicht gut für den König, wenn sie hier leben. Neunter, wenn der König einverstanden ist, soll man schreiben, dass man sie tötet. Ich gebe 10.000 Talente Silber. Das Geld ist für die Schatzkammer des Königs. Zehnter, der König nahm seinen Siegelring ab. Er gab ihn Haman, dem Sohn von Hamedata. Haman war der Feind der Juden. Elfter, dann sagte der König zu Haman, das Silber gehört dir. Du kannst mit diesem Volk tun, was du willst. Zwölfter, am 13. Tag des ersten Monats rief man die Schreiber des Königs. Haman gab Befehle. Die Schreiber schrieben Briefe an die Fürsten und Statthalter. Sie schrieben auch an die Anführer der Völker. Jeder Brief war in der Sprache der Provinz. Der Befehl war im Namen von König Ahasveros. Man versiegelte ihn mit dem Siegelring des Königs. 13. Boten brachten die Briefe schnell in alle Provinzen. Der Befehl war, tötet alle Juden. Junge und Alte, Kinder und Frauen. Das sollte an einem Tag geschehen. Es war der 13. Tag des 12. Monats Adar. Man sollte auch ihr Eigentum nehmen. 14. Der Brief sagte, in jeder Provinz soll es ein Gesetz geben. Alle Völker sollten davon wissen. Sie sollten für diesen Tag bereit sein. 15. Die Boten gingen schnell los. Der Befehl war in der Burg Susa bekannt. Der König und Haman aßen und tranken zusammen. Aber die Stadt Susa war sehr beunruhigt.